TV sauce has opened the gas and gone. Ja, hallo, ihr Rübensüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zum Musik aus Flingernort von und mit Sam Hoppenstedt und Catalamonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite der Tobi und Sam Hoppenstedt. Hallo. Hallo. So, und nun machen wir es ganz kurz. Sag mal, ich habe dich schon letzte Woche gefragt. Kennst du auch noch ein anderes Thema außer Fortuna Düsseldorf? Bestimmt wieder nur Sex. Nein, nein, ich gebe zu, mein spezielles Thema hatten wir auch schon einmal, aber es ist mir gestern wieder einmal passiert. Hast du im vollbesetzten Aufzug ein lautes Bäuerchen gemacht? So richtig aus den Tiefen der Vogesen. Also nein, ich bitte euch. Ich bin gestern einfach beim Überqueren einer grünen Ampel am Stresemannplatz beinahe von einem Radfahrer überfahren worden. Der war viel zu schnell und die Klingel hat wohl auch nicht funktioniert, ja? Das war zwar an einer Stelle, wo man als Radfahrer auch ein Stück weit auf dem Bürgersteig fahren darf. Was ja nicht nur in Düsseldorf der Fall ist, ne? Ja, und die Rennräder haben ja auch gar keine Klingeln. Das war ein ganz normales Rad. Inzwischen, damit die schnittiger sind, haben die auch keine Klingeln. Ich verlange ja auch keine Laufstelle, ja? Wie früher in den 60er Jahren, die übrigens verboten worden sind. Ja, genau. Beschwer dich nicht als Düsseldorfer Fußgänger über den Radfahrer. Schau dich diesbezüglich mal in Gölle um. Da habe ich statt hier für manchmal Freiwillig zu sein. Oh ja, in der Domstadt wird schnell und heftig geradelt. Wie dem auch sei, ich finde, es ist mal an der Zeit, sich im Rathaus nicht nur mit der fahrradfreundlichen Stadt Düsseldorf zu beschäftigen, sondern auch mit den Konsequenzen für die immer noch vorhandenen Fußgänger. Lästig. Und dazu gehört vielleicht auch einmal eine vorgeschriebene Praxiseinheit bzw. Ausbildungseinheit für jeden, der sich aufs Fahrrad setzt. Vor allen Dingen bei der technischen Ausrüstung des Fahrrads wie Klingelingeling oder Licht und in Sachen Rücksicht. Ohne Rücksicht auf Verluste spielen wir aber jetzt die Musik, die ihr sonst nirgendwo hören könnt. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy. Genau. Selbstverständlich. It's a 2 mal 4 ist 8. 4 plus 5 ist 9. 1 plus 4 sind 5. 8 mal 8 ist 64. 3 plus 4 sind 7. 25 plus 25 ergibt 15. 19 plus 9 ist 28. 9 mal 5, 3 mal 12 sind 36. 7 mal 4 ist 18 plus 16 sind 64. 3 mal 9 gleich 81. Die Wurzel aus 9 ist die 3. Musik aus Flingern Nord. Mit uns können Sie rechnen. Guten Abend. Hier ist Ihr Peter Schornstein mit NRW komplett. Wir beschäftigen uns heute Abend mit einem Thema, das die Nation schon jetzt beschäftigt, wie noch nie. Und ab 2025, wenn die sogenannten Babyboomer dran sind, dann erst recht. Die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung. Ja, immer mehr Rentner müssen von immer weniger Beitragszahlern finanziert werden. Gibt es ein Patentrezept? Ja, sagt dazu unser heutiger Studiogast, Frau Annalena Alexandra Ivanova-Meyer. Frau Dr. Meyer, ich begrüße Sie. Guten Abend, Peter. Frau Dr. Meyer, vor kurzem ist ja in Ihrer Heimat in Russland das Rentenalter für Männer von 60 auf 65 Jahre heraufgesetzt worden. Na, dabei muss man wissen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung eines russischen Mannes bei 66 Jahren liegt. Soll das auch in Deutschland Schule machen? Also die Jopi-Hesos-Rente erst ab 107? Oder, ich sehe hier Arbeitspapier, das gute Opa-Gesetz. Nein, Peter, das würde in keinster Weise die Lebensleistung eines deutschen Mannes würdigen und kein verantwortungsbewusster Politiker würde das jemals vorschlagen, weil sonst nicht nur in Dresden, sondern überall in deutschen Großstädten alte Männer auf die Straße gehen würden. Mein Konzept ist einfach, wir brauchen den ehrenamtlichen Rentner. Den ehrenamtlichen Rentner? Also konkret einen Rentner, der quasi einer ehrenamtlichen Tätigkeit nachkommt und dafür keine Einnahmen verzeichnet. Da, genau, Peter. Der ehrenamtliche Rentner geht nicht mit 65 in die bezahlte gesetzliche Altersrente, sondern betätigt sich ausschließlich bis zu seinem 80. Lebensjahr, je nach seiner Interessenlage und seinen individuellen Fähigkeiten. Und jetzt kommt der Knaller. Dieser Rentner erhält automatisch den Status der Gemeinnützigkeit. Der Gemeinnützigkeit. Warum ist das jetzt so wichtig? Nun, der ehrenamtliche Rentner darf sonst keine Spendenquittungen ausstellen, sei es an seine Frau, der er beim Abwasch hilft, oder dem Kunden, der ihm einen Euro auf Straße in den Hut wirft, oder aber nach dem großen Rundgang in Stadt an der Kasse vom Supermarkt, der den Flaschenpfandgutschein vergütet. Da sehe ich aber schon viele Einschränkungen. Was darf denn der ehrenamtliche Rentner überhaupt? Sehr viel, Peter. Sieh mal, früher haben sich die Rentenkassen über jeden Raucher gefreut. Heute hängen die Mundwinkel bei jeder Anti-Raucher-Kampagne in den Chefetagen der Rentenversicherung ganz weit unten. Sieh doch mal, mein alter Onkel hat beim Rauchen immer gesagt, es ist noch kein Mensch erstunken, aber schon viele Menschen erfroren und deshalb ist es im Gute-Opa-Gesetz erlaubt, ab sofort zu rauchen, in allen öffentlichen Rentnergemeinschaftsräumen, nicht nur weg mit der Tabaksteuer für Rentner, sondern gratis Ausgabe von Rentnerzigaretten und Rentnerzigarren. Und wer noch nicht raucht, der kann es in kostenlosen Rentnerrauchkursen lernen. Aha. Aber noch einmal konkret, Frau Doktor, der ehrenamtliche Rentner erhält keine Rentenzahlung ab 65, sondern erst mit 80. Hehe, Peter, du Fuchs, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber jetzt schau, es ist wie bei Altersteilzeit von Angestellten nur umgekehrt. Von 65 bis 80 ist die passive Phase und jetzt, Peter, ab 80 kommt die aktive Phase und da bekommt der ehrenamtliche Rentner das Doppelte seiner Rente und zwar lebenslang. Peter, wo gibt es das noch in Europa? Und genau deshalb heißt es ja auch das Gute-Opa-Gesetz. Und was macht denn der ehrenamtliche Rentner in der sogenannten passiven Phase? Peter, es gibt so viel Gutes zu tun. Vorlesen in der Kita, Entfernen von Kaugummi auf dem Köbürgersteig oder etwa Mitarbeit bei der Bundeswehr in der neuen Initiative Volkssturm. Da wird selbst dem aggressiven Putin Angst und Bange. Frau Doktor, jetzt mal im Ernst. Ich meine konkret, von was soll der ehrenamtliche Rentner denn leben? Etwa vom Flaschensammeln? Sieh mal, Peter, das ist doch bereits heute schon Realität. Aber die meisten Rentner sind doch verheiratet. Da gibt die Oma von ihrer Rente dem Opa ein Taschengeld gegen Spendenquittung natürlich, damit sie das von der Steuer absetzen kann. Aber... Kein Aber, Peter. Ihr Deutschen seid mittlerweile viel zu ängstlich, wenn etwas Neues kommen soll. Früher hat Bundeskanzler Willy Brandt einmal gesagt, Demokratie wagen und deshalb sage ich, Freiheit wagen, weg mit der Rentenzahlungsfessel ab 65. Peter, du wirst doch im August 64. Ich habe hier vorbereitet Unterschriftliste für meine Petition. Magst du unterschreiben, Peter? Nein, danke. Hier mit vergoldeter Füllfederhalter. Nein, danke. One, two, three, we all back on four, you better wake up. Back on tour, one, two, three, we all back on four, you better wake up. Back on tour, one, two, three, we all back on four, you better wake up. Jo. Und nimm die CD raus. Jo. Ih, Herbert, wie kommen die Schleimblasen in den CD-Player? Ih, es tanzt mich an. Wir unterbrechen diese Sendung für eine wichtige Durchsage. Sollte auch bei Ihnen gelegentlich eine wabbelige, blassblaue Masse aus dem Radio wabbern oder ein olivgrüner Tentakel nach Ihnen schnappen, hören Sie den falschen Sender. Schalten Sie ganz einfach um zur Musik aus Flingern Nord. Musik aus Flingern Nord. Es lebt. Reicht es dir, Seppert? Nee, Strzeski, huste mich ruhig weiter an. Es kann auch ruhig noch etwas feuchter werden. Herbert, Strzeski, was macht ihr denn da? Herbert hat wieder eine ganz hervorragende Geschäftsidee, gnädige Frau. Was ist es denn diesmal? Fettfreie Lutschtabletten gegen Erkältungen? Oder feuchtigkeitsspendende bakterielle Gesichtscreme? Warte, nicht von alledem, sondern was mit den neuen Medien? Ah? Ich werde der neue Internetstar. Indem du dich von Strzelski anhusten lässt? Genau, Martha, damit ich nämlich seine Grippe kriege. Und wie heißt Grippe auf Latein? Na, Influenza. Und genau das werde ich gerade. Influencer. Und ihr seid meine ersten Follower. Herbert, das hast du doch schon jeden Abend nach dem Kasten Schultheiß. voll over. Tolle Schrippe, du. Voll over and out. Ich kriege nicht das Jahr ab. Ach, Herbert. Ach, Herbert. Fantasy in my went to old Karen, and we knew it, and we knew it, and we knew we only had a little while. In the middle, in the middle, in the middle, just keep ticking over. And before you know it, before you know it, before you know it, parent to parent. For sure, we're all getting older. So we take a lover, so we take a lover, so we take a lover waiting in the corner. And before you know it, before you know it, before you know it, pushing up the daisies. Hallo Sie, was rufen Sie denn da die ganze Zeit? Ja, hier steht doch, Taxi, Ruf 3434. Halten Sie sich nicht mit unnützen Dingen auf. Schalten Sie lieber sofort ein bei Musik aus Flinger Nord. Komm mal bitte her, ihr müsst mir helfen. Was ist mit Klinaut Ruthahn? Sollen wir für dich in die gefährliche Spinne erschlagen? Ah. Unter Ihnen beim Ausfüllen des Lottoscheins zur Hand gehen, gnädige Frau. Weder noch, ihr beiden. Ich will jetzt was einkaufen und suche den rechten Schuh von Mann Schwarzen. Und wo soll der sein, macht da? Das weiß ich eben nicht, du Schlauberger. Deshalb habe ich euch ja gerufen, damit ihr mir beim Suchen helft. Vielleicht liegt er ja im Keller, gnädige Frau. Warum denn nicht gleich auf der Straße? Das könnte auch sein, gnädige Frau. Ah. Also, ich sehe ihn nicht und bevor wir jetzt noch lange suchen, schlage ich was anderes vor. Ah, einen Detektiv beauftragen, Herbert? gute zweite Detektive. Mitnichten, wir lösen das Problem mit einem Standardformular. Wie bitte, wie soll das denn gehen? Na, wir starten eine Schufa-Anfrage. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wieso? Eine Schufa-Anfrage kann jeder machen. Und das kostet auch nicht die Welt, Martha. Ach, Herbert. Ach, Herbert. Dog, you dog, some may hold sublime. But as for me, if I had my way, I'd live some other time. Raise the prairie and pass the king. I'd like to eat it too. But being born now was my mistake. I've passed the buckaroo. Sawdust floor salutes, dance hall queens, romance in my dreams. So why pop my balloon? No chance. Why fight? Still in my own right, I'd be a cowboy star. Ja, zum Schluss diese schöne, romantische Aufnahme von Ambrosia. Und wenn ich sage zum Schluss, dann wisst ihr schon Bescheid, ihr Rübensüßchen. So schnell kann eine Stunde vorbei sein. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Bitte eure E-Mail an sb@duesselwelle.de oder an katalabonte@gmx.de. Und wie immer an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns jeden ersten, dritten und vierten Freitag hören, wenn man uns lässt. Ja, und auch wenn es einen fünften Freitag gibt, immer um kurz nach neun, es sei denn, die Fortuna oder die DEG spielen und werden übertragen. Heute bei uns allererstes Mal am Studio-Tisch bzw. am Mischpult der Benato. Benato, vielen Dank. Ja, hallo Herbert und ja, sehr gerne. Ne? Also ich bin ja sehr gerne hier mit euch und das war wirklich eine sehr schöne Zeit, was wir hier genossen haben und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Du hast einfach die Martha ignoriert. Ja, soweit. Und immer daran denken. Was Gutes kommt wieder. Tschüss. Selbstverständlich. Tschö. Tschüss. Es ist noch kein Mensch erstunken, aber schon Miele Fensch.